WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, kleine Verspätung. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer. Jetzt läuft irgendwas schief, denn unsere Computer sind hier gerade ganz schwarz. Aber es baut sich gerade etwas auf. Wir harren der Dinge. Ah, eine Maria ist da. Maria 22. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Maria. Da freue ich mich ja, dass du da bist. Und ja, dass hier nicht irgendwie alles schief läuft. Mein Kuli funktioniert aber nicht. Na gut. Also Maria, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Und zwar, ich bin schwanger und weil mein Freund in mir Krise ist und der will auch die Vaterschaft nicht anerkennen. Sagst es nochmal, die Leitung ist sehr, sehr schlecht. Ich habe es nicht ganz akustisch verstanden. Also, ich bin schwanger. Ah, so klingt es schon besser. Ja, so, und bei meinem Freund in mir Krise ist extrem und er will auch die Vaterschaft nicht anerkennen. Du bist aber sicher, dass er der Vater ist? Ja, ich bin mir da hundertprozentig sicher. Es gab nur ihn und keinen anderen. Ja? Ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? 7 Monate und ich bin auch im 7. Monat schwanger. Oh, dann ging es aber sehr flott alles. Ja, es hat vielleicht beim ersten Mal geklappt. Hm. Sollte es so sein? Nein, sollte nicht. Warum habt ihr nicht verhütet? Er wusste, dass ich keine Pille nehme. Weil ich vertrag die auch nicht. Ich wurde da ein bisschen breiter und habe dann abgesetzt, auch mit. Mhm. Deswegen, um wieder abzunehmen. Und ja, er hat aber auch kein Kondom genommen. Ich habe in dem Moment auch nicht dran gedacht. Ja gut, aber da muss man auch dran denken. Wenn man die Pille selbst nicht nimmt, muss man auch als Frau dann denken, dass es nicht geht. Denkt als Mann natürlich auch, aber... Ja, schon. Aber in dem Moment habe ich nicht dran gedacht. Da hat alles ausgesetzt irgendwo. Mhm. Okay, ja. Nur ist es passiert. Ja, er hat mir dann auch die ganze Schuld gegeben, dass ich an allem selbst schuld bin. Aber du hattest ihm das vorher gesagt mit der Pille. Ja, er wusste es. Das heißt, die Schuld tragt ihr beide, definitiv 50-50. Richtig. Aber er sagt, nur du trägst die Schuld. Ja. Was ist das? Was ist das denn für ein Depp? Keine Ahnung. Aber ich liebe ihn halt, obwohl er so ein Arsch ist. So, und als du dann gesagt hast, pass auf, nach ein paar Wochen, ich bin schwanger, wie hat er reagiert? Ich sollte abtreiben. Oh. Ja. Das war für ihn ganz klar, keine Diskussion, abtreiben. Ja, weil er hat schon ein Kind. Wie alt ist er denn? 26. Ja. Er hat schon ein Kind, die Kleine ist 6, er darf sie nicht sehen, die Mutter ist damals abgehauen, ja. Mhm. Und er meinte, er ist nicht bereit für ein zweites Kind. Gut, dann sollte der junge Mann vielleicht mal ein bisschen besser aufpassen und die Geilheit sollte nicht mit ihm durchgehen. Richtig. So. Ja. Und wie hast du das denn aufgenommen, als er gesagt hat, treib ab? Ich habe es einerseits verstanden. Klar, für Männer ist es eine andere Situation. Ja, plötzlich, Frau ist schwanger. Hm. Erste Situation, ja, abtreiben, schafft man nicht, ist viel zu früh. Der Meinung war ich auch, es war zu früh, viel zu früh. Mhm. Aber das Problem war, ich war im Januar schon mal schwanger, auch ungewollt, aber da war es geschützt, aber das war nicht von ihm. Das war aber geschützter Geschlechtsverkehr und da ist aber Kondom geplatzt. Mhm. Das Kind habe ich aber verloren, ungewollt. Mhm. Und deswegen konnte ich nicht abtreiben, ich konnte es nicht mit mir vereinbaren. Ich hatte Angst davor. Du hast Angst davor? Warum Angst? Ich hatte Angst davor, weil ich habe eins schon mal ungewollt verloren. Ja. Und wenn ich das jetzt abgetrieben hätte, hatte ich Angst, dass ich dann nie Kinder kriegen könnte. Ach so. Keine Ahnung. Ach so. War halt so ein scheiß Gefühl. So, dann hast du gesagt, nee, kommt für mich nicht in Frage. Und wie ging es dann weiter? Wie hat er sich daraufhin dann wieder geäußert? Oh, da hatten wir uns dann halt extrem gestritten. Dann waren wir mal kurzzeitig, naja, nicht unbedingt getrennt, aber eine kleine Pause, weil es ging gar nicht mehr. Wir haben uns dann nur noch gestritten, haben uns dann irgendwann wieder genähert. Da meinte er, ja, er kommt auch mit klar. Mhm. Er wollte mich auch wieder haben und es lief anfangs gut. Ja. Dann hat er dann angefangen mit, ja, ich bin ihm zu anstrengend mit meinen Hormonen. Meine, wenn ich das nicht auf der Reihe kriege, mit mal wieder Nähe zeigen, dass ich ihn liebe und ihm nicht so eine Art von Abneigung gegenüberbringe, weil ich hatte eine Zeit lang überhaupt keine Lust, dass überhaupt jemand mir zu nahe kommt. Mhm. War übelst gereizt. Ja, hätte ich das nicht geändert, hätte er Schluss gemacht. Das hast du dann geändert? Habe ich geändert, auch hormonbedingt. Meine Hormone haben sich dann auch wieder eingepegelt. Ist alles super. So, wie ist jetzt der ganz aktuelle Stand zwischen euch beiden im Moment? Nicht so gut. Jetzt bin ich ihm auch zu anstrengend, weil ich halt jetzt wieder völlig normal bin. Weil du was? Körperlich normal bist? Ja, auch von Hormonen her völlig normal bin. Ja. Ich gehe nicht auf Abstand, ich zicke nicht rum, ich bin völlig ausgeglichen. Okay, aber trotzdem bist du nicht so, das wie er dich gerne hätte. Ja, und das ist ihm irgendwie zu viel. Jetzt will er Abstand und ja, keine außerdem, Ahnung. Außerdem geht es ihm wahrscheinlich auf die Nerven, ständig damit konfrontiert zu werden, dass du schwanger bist. Hat er sich denn jetzt ein bisschen verändert in seiner Einstellung dem Kind gegenüber? Finde ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Er bringt es überhaupt nicht mit ein in die Schwangerschaft. So, jetzt will er auf Abstand. Was heißt das denn nun schon wieder? Na, nicht so viel sehen, weniger Kontakt und keine Ahnung. Er will erstmal selbst wieder klarkommen. Er will mit sich selbst klarkommen. Ja. Und er will die Vaterschaft nicht anerkennen. Richtig. Und dann sagst du mir, dass du den noch liebst? Ja, ich liebe den Mann wirklich. Was liebst du denn? Halt, stopp. So einfach kommst du mir nicht davon. Was liebst du denn an dem? Der ist, normalerweise ist er total einfühlsam. Ja, Moment, normalerweise gibt's nicht. Normalerweise habe ich jetzt nichts gehört. Du bist schwanger, das ist normal im Moment. Das ist normalerweise. Aber euer gemeinsames Kind will der nicht. Der will auf Abstand im Moment, das ist auch seine Normalität. Was liebst du an dem? Der steht nicht zu dir, dass du schwanger geworden bist, obwohl er daran genauso beteiligt ist wie du. Was liebst du an dem? Finde ich eine ganz wichtige Frage, Maria. Die musst du dir stellen. Vielleicht idealisierst du den auch und siehst den so, wie du vielleicht am Anfang so ein bisschen in den verliebt warst. Aber man kann die Leute ja nur immer erkennen, was mit einem los ist in Krisensituationen. Du erkennst deinen besten Freund und deinen Partner nur und am allerbesten, wenn es eine Krisensituation gibt. Vorher kann man immer toll alles machen und reden. Da zeigt sich der Kern eines Menschen. Wie soll denn das überhaupt jetzt weitergehen? Er will die Vaterschaft nicht anerkennen. Du willst aber, dass er sie anerkennt. Wie willst du dich verhalten? Das weiß ich auch nicht. Ich war halt bei einer Freundin und da hatten wir halt darüber gesprochen. Mhm. Und ich habe echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ob ich den Namen nun angebe oder unbekannt, weil er muss ja auch bei dem anderen Kind noch zahlen und wie das da alles rechtlich ausschaut, ich habe keinen Plan. Ich bin echt überfordert. Maria, da werden wir dich, was quietscht immer so im Hintergrund? Das ist meine Katze. Also, das Kind kann es ja noch nicht sein. Nein, das ist meine Katze. Okay. In Sachen rechtlichen Dingen werden wir dir gleich das, was wir hier leisten können, dir sagen und dich beraten im Hintergrund. Mhm. Aber nochmal, doch grundsätzlich doch nochmal die Frage. Du möchtest schon, dass er als Vater eingetragen wird? Ja, weil das Kind hat ja dann irgendwann auch ein Recht. Finde ich auch. Sehe ich ganz genauso. Finde ich absolut so. Und ich finde auch, dass er Verantwortung tragen soll. Und ich finde auch, dass er dafür zahlen muss. So. Finde ich auch. Ich weiß, dass er nicht viel hat. Egal. Ja, egal. Aber ich finde so, erstmal muss alles so eingetütet werden. Vielleicht hat er ja irgendwann mal ein bisschen mehr. Ich hoffe. So, diese rechtliche Beratung, das versuchen wir gleich zu leisten im Rahmen dessen, was wir können. Oder wir geben dir Informationen, wo du dich hinwenden kannst. Aber dieses Emotionale, lass uns noch kurz besprechen. Wie willst du dich denn ihm gegenüber jetzt weiter verhalten? Na, ich zeige ihm jetzt gerade im Moment mehr die kalte Schulter. Ja. Und gucken, ob er irgendwie, keine Ahnung, doch merkt, was er an mir hat. Mhm. Wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanze. Ja, es fällt mir zwar extrem schwer. Aber Maria, das finde ich einen richtigen Weg. Dazu würde ich oder möchte ich dich auch bestärken. Mach das so. Ja, aber es fällt einem wirklich schwer. Egal. Musst du durch. Ja, ich habe eigentlich Freunde, die mich da unterstützen, die mir schon das Handy wegnehmen und keine Ahnung was. Genau, keine SMS, nicht hinterher. Du darfst auf keinen Fall klammern an dem Typ. Dann, will ich ja auch nicht. Nee, dann machst du dich so klein. Du darfst dich nicht klein machen. Der hat jetzt die Arschkarte. Wenn er ein Kerl ist, dann sagt er zumindest, pass mal auf, ich habe keine große Liebesbeziehung mehr zu dir, keine Liebesgefühle, aber ich will Verantwortung tragen für mein Kind. Damit könnte man ja leben. Ja, damit hätte ich auch überhaupt kein Problem. So, aber sich so irgendwie aus dem Staub zu machen und so feige rauszulavieren, das geht einfach überhaupt nicht. Halt es durch, auf jeden Fall. Mhm. Und wenn du kurz davor bist, eine SMS zu schreiben, dann ruf deine Freundin an und sag, ich bin kurz davor, damit die dich zurückhalten. Ja. Maria, und du legst bitte auf und Sabine, meine Psychologin ruft dich an wegen der anderen Dinge. Dann kriegst du jetzt Informationen von uns. Okay? Okay. Alles Gute, Maria. Danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Brigitte. Brigitte ist 64. Guten Morgen, Brigitte. Guten Morgen, Domian. Hallo, Brigitte. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, weil mich natürlich der Tod von unserem Altbundeskanzler Helmut Schmidt sehr berührt. Ja, obwohl man jetzt ja eigentlich schon damit gerechnet hat, es ging ja schon einige Tage durch die Presse, dass es ihm extrem schlecht geht, ist man dann doch irgendwie... Nicht überrascht. Aber er war ja wirklich einer der, würde ich mal sagen, besten und größten unserer Bundeskanzler aller Zeiten. Findest du? Also ich bin jetzt etwas extrem, aber ich finde das schon. Mhm. Also würdest du sagen, dass er in deinem Ansehen noch höher als Willy Brandt oder Helmut Kohl steht? Also auf jeden Fall. Also das würde ich jetzt, ich würde schon mal gar nicht solche Abwägungen machen. Mhm. Ne? Also für mich ist Willy Brandt ähnlich. Mhm. Aber Kohl gehört für mich in diese Reihe nicht hinein. Helmut Schmidt ist für mich jemand, der so immer, wie soll ich sagen, also mir ist noch in Erinnerung diese Flutkatastrophe in Hamburg und wie er da einfach zugepackt hat zum Beispiel, ja. Kannst du dich daran erinnern mit 64? Geht das? Ja. Ja, kannst du? Ja, ja. Kann ich mich. Ja. Bist du Hamburgerin? Nein. Nein. Aber ich bin Berlinerin. Ah, okay. Aha. Aber das macht ja nichts, nee, oder? Überhaupt? Nein, natürlich nicht. Das war eine große Leistung von ihm. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Hat man ja gelesen, dass das was ganz Großartiges war, ja, wie er das gemanagt hat. Ja. Aber ich finde ihn auch jetzt, ich habe ihn ja nun auch oft eigentlich mehr erlebt in so Talkshows, in Diskussionen. Und ich finde diesen klaren Blick, den er hatte, auf all die Dinge, er hat auch, ich bin voller Hochachtung vor diesen Menschen. Ich glaube, wenn er noch zur Wahl gestanden hätte in den letzten Jahren, die ganze Bundesrepublik hätte ihn zum Kanzler gewählt. Also nicht alle, aber eine riesige Mehrheit hätte ihn gewählt. Ja, das glaube ich auch. Weil er so eine geachtete Persönlichkeit Richtig. War. Richtig. Nicht nur deshalb, weil er einfach auch so einen klaren Blick auf all die Dinge hatte und hat. Nur hatte er ja früher den Beinamen Schmidt-Schnauze. Ja. Und daran kann ich mich noch erinnern an heftige Bundestagsdebatten, ja. das gibt's heute gar nicht mehr, wo die Fetzen flogen, wo leider. Der da vorne stand. Mehr. Ja, leider. Leider und nicht hat mehr. Gebrüllt und ja. Sowas imponiert dir auch? Oder hat dir imponiert? Ja. Ja, natürlich. Da finde ich, da ist lebendige Politik. Also du meinst, die Bundeskanzlerin sollte auch mal mehr auf den Tisch hauen. Bei den Reden. Die Bundeskanzlerin ist überhaupt nicht dieselbe, derselbe Typ, oder? Genau, das kann man gar nicht übertragen. Das ist ein anderer Mensch und jeder muss so sein, wie er eben ist. Und, Ja. Nee, aber für mich ist einfach heute mit seinem Tod ein ganz, ganz großer Politiker gegangen, ja? Mhm. Einer, der, also ich kann es nur wiederholen, der mit einem sehr klaren Verstand und Blick die Dinge Dinge betrachtet hat, der auch nie feige war, Sachen so zu benennen, wie sie sind. Und auch jetzt noch vor ein paar Monaten hat er ja zum Beispiel unter anderem gesagt, wenn wir das nicht hier schaffen, ne, mit den Asylanten und den Ausländern hinzukriegen, werden wir uns zerfleischen. Oder er hat auch sehr oft die Europa-Wichtigkeit betont. Ne? Ja, und das finde ich für mich auch sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, dass er sich noch zur Flüchtlingskrise geäußert hat. Hat er. Hat er, ah ja. Zu Griechenland auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall gesagt, wenn wir das nicht hinkriegen, ne, dann, oder nee, er hat so einen Satz, ich kann ihn jetzt nicht mehr so ganz konkret wiederholen, wenn wir, ich sag's jetzt einfach nur so blöd irgendwie, wenn wir das nicht hinkriegen mit den Ausländern, zerfleischen wir uns selber. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht so der Punkt. Für mich ist, dass er heute gestorben ist, ne, damit ist für mich einer der allergrößten Politiker weggegangen. Einer der, wirklich auch in der ganzen Welt extrem angesehen war und extrem geachtet, bis eben auch zum Schluss. Ich musste heute nochmal daran denken, ich habe ihn das ein einziges Mal in meinem Leben sehr nahe gesehen. Okay. Also das war schon mal super, ja. Ja, aber du wirst jetzt lachen, wo ich ihn gesehen habe. Keine Ahnung. Nämlich im Herrenpissoir des Frankfurter Flughafens. Da stand ich da vor dem Becken und war am Strullern und da geht die Tür auf und ich denke, mich trifft der Schlag, es kommt tatsächlich Helmut Schmidt rein. Das ist sehr lange her. Und er kam, das hat mich damals schon gewundert, er kam in den Toilettenraum ohne Sicherheitspersonal. Die Bodyguards standen alle dann draußen vor der Tür. Und ihr habt ganz ungesichert gepieselt. Völlig ungesichert, aber er hat natürlich keinen angeguckt, der dann noch in dem Raum war, sondern er ging ganz zielstrebig an das Becken und erledigte alles und wusch sich die Hände und ging wieder raus. Ja, so hat man seine kleine Erinnerung. So habe ich natürlich noch nie gesehen und erfahren. Ja. Aber für mich ist er wirklich einer der Größten, ganz ehrlich. Ja. Brigitte, entschuldige bitte. Ich danke dir für dein Statement und deinen Kommentar. Viele Leute werden das genauso sehen, wie du es auch gerade gesagt hast. Darf ich noch eins sagen? Gerne. Ich möchte wirklich meine allergrößte Hochachtung vor seiner Lebensleistung ausdrücken. Mhm. Weil ich finde ihn wirklich, ja, im Vergleich zu vielen Politikern heute, ne? Und was wir alles so mitkriegen, ist er wirklich einer gewesen, der da geradlinig und ganz straight gewesen ist. Ich wünschte mir ein paar mehr davon heute. Okay. Liebe Brigitte, alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. Ja, danke. 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Das stimmt übrigens nicht. Ich habe ihn noch einmal gesehen, hier in Köln an der Uni. Habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt. Hat mich sehr beeindruckt. War irgendwann in den 80er Jahren. Da hat er einen Gastvortrag in der Kölner Uni gehalten. Weil viele Studenten, war völlig überfüllt alles. Und irgendein Student fragte ihn nach Latein, wie wichtig er Latein findet. Und da winkte er so ab und sagte, na ja, okay, das können Sie lernen, wenn Sie wollen, aber lernen Sie lieber Chinesisch. Das ist die Zukunft. Und das hat der Mann Anfang der 80er Jahre gesagt. Das fand ich sehr, sehr, sehr wegweisend. Er hat das damals schon im Gefühl gehabt, dass aus diesem gigantischen Land auch mal eine Weltmacht werden wird. Hier ist Peter. Peter ist 37. Guten Morgen, Peter. Hi, Domian. Na? Na? Na? Hat ja irgendwie ja doch noch irgendwie geklappt irgendwie. Ja, Peter, um was geht's denn bei dir? Also ich muss im Knast wegen BVI halt. Also wegen was? Wegen Schwarzfahren halt öfters erwischt worden jetzt. In Berlin? In Berlin, richtig, ja. Ich höre es doch in deiner Sprache. Warum fährst du Depp denn schwarz in Berlin? Ach ja, Domian, hör auf, du, also weil die Kohle einfach vorne und hinten einfach ja, nicht reicht. Ja, aber trotzdem macht man das doch nicht. Ja, wie oft bist du erwischt worden? Wie sehe ich jetzt, also hundertige Male halt irgendwie blödsinnigerweise. Also man muss schon sehr oft erwischt worden sein, bevor man deshalb in den Knast kommt. Ja, ja, ich habe auch ganz viele Briefe immer gekriegt, irgendwie ordentlich immer weggeschmissen. Das heißt, du bist sehr oft erwischt worden und hast die Strafe nicht bezahlt. Ja, Mutti hat ja auch immer gesagt, Mensch, komm mal jetzt mal aus Tasche, Peter, irgendwie, weißt du? Wie? Meine Mutter hat ja manchmal hat meine Mutter halt gezahlt irgendwie, aber jetzt ist Riegel halt zu und jetzt stehe ich halt da irgendwie. Und jetzt gehst du zum ersten Mal in deinem Leben in den Knast? Puh, ja, halt toll. Und wie lange musst du rein? Richtig. Ja, das sind über knapp einen Monat und eine Woche irgendwie so weit. Und ist das dann damit abgegolten oder musst du hinterher immer noch die Strafe zahlen? Ich glaube, also meine Nachbarin meinte, dass danach ist es dann halt erloschen halt irgendwie. Ach, du weißt es selbst gar nicht genau. Nee, ich habe da nicht nachgefragt oder angerufen irgendwie, weil irgendwie das ist mir weiß ich nicht. Ja, weil ich ist da drin hat, die ganzen Warnungen. Da ist die Mama im Hintergrund. Nee, das ist eben das ist meine Nachbarin, die Mitbewohnerin, aber meine Mutter hat mich jetzt erstmal rausgeschmissen irgendwie, weil ich vor einer Woche auch Scheiße gebaut habe irgendwie da. Machst du auch, gehst du einem Beruf nach, Peter? Nee. Ich habe auch ihn gelernt irgendwie. Wie lange hast du jetzt schon nicht mehr gearbeitet? Du bist ja 37? Ich habe eigentlich gar nicht so richtig gearbeitet irgendwie. Noch nie in deinem Leben? Ich habe einen Nebenjob gemacht, aber das ist auch jetzt schon 12, 13 Jahre jetzt irgendwie her. Es ist 12, 13 Jahre her, dass du mal gejobbt hast und seitdem hast du gar nichts. Was ist denn mit dir los? Und die sagt ja auch immer hier, ein Top mir auf den Deckel und so. Bemühst du dich denn um Jobs? Alle kommt vom Gift bei ihm. Peter, ich mach mal einen Vorschlag, damit die Nachbarin nicht immer dazwischen spricht. Gib sie mir noch mal eben kurz. Ja, können wir mal haben. Das ist ein peinliches Ding. Ja, Mensch. Das ist die ein Ding, dass ich mit Ihnen auch quatschen kann. Ja, aber wir können uns gerne duzen. Wie heißt du mit Vornamen? Also, ich bin die Mandy. Die Mandy. Mandy, ja. Und du bist die Nachbarin von Peter. Ja, genau. Mensch, und der Peter, was sagst du denn zu der ganzen Misere von Peter? Na, selber schuld, weil er alles versäumt hat. Ja, so denke ich das auch. So schien es mir gerade. Hab ich richtig gehört, dass du gerade von hinten gerufen hast, kommt vom Kiffen? Ja. Das heißt, dafür hat er immer Geld, aber zahlte dann nicht ein mit den Raten und hat es selber versäumt. Und naja, da braucht man sich nicht wundern, wa? Ist doch völlig verrückt, deshalb in den Knast zu gehen, wegen Schwarzfahren. Da ist man ja wirklich selbst schuld. Ja, na klar, logisch, ja. Also er kifft. Und er hätte ja ein Sozialticket haben können, ne? Das ist ja nicht, wenn er da regelmäßig hinnehmen würde. Genau, das auch noch. Das heißt, er ist einfach zu träge und zu faul. Ja, na klar, ja. Er kifft, sagst du? Und ja, nicht nur das manchmal, ja. Was denn noch? Ja, na, zieh denn mal. Ist er? MDMA. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Aber ja. Seid ihr denn irgendwie ein bisschen befreundet? Kann man das sagen? Ja, na klar. Ja, ich helfe ihm immer ein bisschen. Irgendwie magst du ihn auch? Ja, jetzt so als Kumpel. Als Kumpel, ja, klar. Aber gelingt es dir denn? Ich meine, du bist ja jetzt viel näher dran als ich. Und du, wie lange kennst du ihn schon? Naja, das ist 8 Jahre. 8 Jahre, das ist eine lange Zeit. Kannst du ihm denn nicht ein bisschen Feuer unterm Hintern machen? Habe ich ja schon probiert. Das wird ja eigentlich eher noch schlimmer. Das ist irgendwann eine Schleife, wo er dann, ja. Schnorrt er dich auch schon mal an? Ja, nur. Ja. Nur? Das heißt, wie viel Kohle hast du ihm schon gegeben? Naja, war bestimmt ein bisschen mehr, ja. Da zählt man ja gar nicht mit und dann schenke ich sie ihm da, weil... Mensch, Mandy, da würde ich aber irgendwann mal die Schraube zudrehen. Das ist aber nicht angesagt. Wirklich nicht. Naja, sonst hat er ja auch keinen mehr. Das ist ein junger Kerl von 37, der ist zu träge und zu faul und da soll der selbst mal sein Leben... Na, jung ist es auch nicht. Na gut. Da kann man schon zu Rande kommen. Na klar, aber er ist jetzt nicht 77, wo man denkt, ein alter Mann, der kann das, schafft das alles nicht mehr. Er könnte ja, wenn er sein Leben in die Hand nimmt... Ja, man könnte meinen, ja, na logisch, wenn er dann sich selber... Ja, jetzt, aber das Kiffen, das macht auch träge. Aber wie? Mandy, schön, dich kennengelernt zu haben, gib ihn mir doch bitte nochmal. Na klar, mach ich. Tschüss. Das ist ja nur peinlich gerade gewesen, irgendwie. Ja, Peter, aber so ist die Wahrheit, offensichtlich. So ist die Wahrheit. Wie viel kiffst du denn so in der Woche? Ja, aber so wie das immer reicht, irgendwie war. War das mir zu rein, ein bisschen unangenehm, irgendwie war. Ja, aber zwar kiffig da, na, ich komme mir mal einen ordentlichen Batzen halt und verkiffelt dann meistens für eine Woche oder 2 Wochen reicht das, aber na, jeden Tag halt. Und ich habe das gar nicht richtig kapiert. Du wohnst in dem Haus, wo Mandy wohnt? Genau. Also meine Mutter wohnt schräg gegenüber halt, ja. Und deine Mutter hat dich aber rausgeschmissen, hast du gesagt? Jetzt vor einer Woche, ja. Und du wohnst du jetzt bei Mandy oder hast du eine eigene Wohnung im Haus von Mandy? Nee, das habe ich nicht. Nee. Darf da übernachten halt und früh morgens darf ich dann manchmal dann noch frühstücken bei Mutti, aber dann lange darf ich mir daheim nicht gefallen, weil sie dann auch arbeiten geht. Dann meinst du, wenn ich keine Arbeit habe, dann soll ich rausgehen und dann abends dann halt entweder wiederkommen oder dann halt, ja, je nach dem Handy halt, ja. Und, du musst doch ein bisschen deutlicher sprechen. Du nuschelst das so weg. Ich verstehe kein Wort. Ja, ja, den letzten Teil habe ich gar nicht mehr verstanden. Mutti, darf der nochmal dahin was essen dann halt und so. Und dann, wenn sie dann arbeiten gehen, muss ich dann halt rausstehen. Okay. Und, also im Klartext, du hast nicht mal eine eigene Wohnung. Nee, ich wohne jetzt ganz alt. Soll das jetzt übrigens? Ich habe noch nie eine Wohnung gehabt. Ja, aber das ist doch traurig, oder? Ich sehe das irgendwie, wenn sie das so jetzt so sagen, aber nee, mir ist es halt einfach nur peinlich mehr. Das ist also traurig, finde ich nicht, mir ist es nur peinlich halt irgendwie, ja. Naja, gut, peinlich, traurig. Soll das jetzt die nächsten 30, 40 Jahre, wir hoffen, dass du ein langes Leben hast, soll das so weitergehen? Ich mir keinen Kopf irgendwie drum, irgendwie großartig. Ich hab das nicht so. Aber Peter, wenn du so dran gehst, wenn du dir keinen Kopf drum machst, bleibst du ein fauler Sack und ein Schnorrer dein ganzes Leben lang. Wie das jetzt anhört, das will ich ja jetzt auch nicht so richtig, aber. Ja, aber du könntest doch du könntest doch von dir aus ein bisschen Initiative ergreifen. Dass du dich mal um den Job kümmerst, dass du weniger kiffst. Nur so kleine Schritte. Das ist so schwierig, halt so wegen den Drogen denn halt und die halt mich dann immer auf. Glaubst du denn, dass du regelrecht abhängig bist von dem Kiffen? Vom Kiffen auf jeden Fall, vom anderen Zeug, da kann ich einfach aufhören, aber ja. Gut, um aus der Abhängigkeit rauszukommen, würde erstmal eine Therapie vonnöten sein. Ach, da ist eine Therapie, das ist ja eher ein Zweiteck. Wissen Sie, jetzt muss ich erstmal in den Knast gehen irgendwie und das ist ja schon mal eine Therapie. Mensch, ja, dann kommst du davon nicht weg. Ich habe den Eindruck, dass ich hier gehe. Gehen Sie nicht? Nein, natürlich nicht. Danach bist du genau wieder so drauf wie vorher. Wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. Oder du besorgst ja noch was im Knast. Ich hab gerade den Eindruck, als würde ich gegen eine ganz dicke Betonwand sprechen. Ich könnte es eigentlich auch sein lassen. Willst du dich denn wirklich verändern? Na, ich denke schon manchmal dran. Denn halt, ich denke schon manchmal dran. So kommt man nicht weiter im Leben. Wir sind gleich mit dir auch immer irgendwie, aber... Warum rufst du mich überhaupt an? Das ist weg, eine Frechheit finde von der BVI, dass man da in den Knast gehen muss, irgendwie. Und das sind andere Leute, weiß ich nicht. Sag mal, ich habe dich nicht verstanden. Du musst deutlicher sprechen, so geht das nicht. Ich habe dich gefragt, warum rufst du überhaupt an? Na, weil ich in den Knast wegen BVI schwarz fahren muss. Ach so, da wolltest du ein bisschen jammern. Sie trägt mich halt auf, halt irgendwie. Warum bringt ihr das auf? Ich finde das völlig legitim. Alle Leute müssen zahlen. Das, ja. Und du kriegst sogar ein Sozialticket und kümmerst dich nicht mal drum. Ja, man sagt, Mutti auch mache. Und die Mami hat ja auch schon gesagt, ruf dir so ein Ding da und dann hast du deine Ruhe irgendwie. Ja, aber machst du das denn? Das reicht vorne und hinten einfach nicht so. Jetzt habe ich auch noch Sperre gekriegt da. Und, ja, bei denen nicht in hier. Mensch, Peter, du bist aber wirklich. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Außer, dass du radikal dein Leben umkrempeln sollst. Sei froh, dass du noch einen Menschen wie die Mandy hast, die dich ein bisschen unterstützt. Deine Mutter hat wahrscheinlich auch schon den Kaffee jetzt voll. Deswegen hat sie mir irgendwie den Riegel jetzt davor geschoben. Richtig so. Halt. Die hätte dich schon viel früher härter angehen müssen. Damit du eigentlich einfach wach wirst. Das ist ja meine Mutti. Die kann mir einfach rausschmeißen jetzt. Dann doch. Weg dann hier. Finde ich schon. Ja, aber ich finde das auch ein bisschen alles, weiß ich nicht. Also Peter, ich kann dir nichts weiter sagen, als dass ich dir von Herzen wünsche, dass du irgendwie dir einen fulminanten Tritt in den Hintern gibst. Puh. Und dass du in ein paar Jahren... Damit du in ein paar Jahren so ein bisschen ein eigenes Leben hast, mit einer eigenen kleinen Wohnung und so ein kleines. Alle schön und Juden, aber das ist ganz weit weg, irgendwie, wo ich mal war. Ja, jetzt reden wir im Kreis. Ich werde dir jetzt auch mal. Bitte? Ich auch mal hier mal wieder Mensch jetzt hier auf hier, jetzt im Kreis und so, die kommen aus der Tasche und so. Pass auf, letzter Versuch. Letzter Versuch wird jetzt meine Psychologin machen. Ich habe keine große Hoffnung, aber wir versuchen es mal. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und die Sabine ruft dich gleich nochmal an. Das ist nett, danke Ihnen. Von meiner Seite wünsche ich dir viel Glück, aber das Glück schneit dir nicht ins Haus. Da musst du ein bisschen für auch selbst tun. Okay? Das ist schon mal nett, Domian, ne? Danke. Danke fürs Gespräch auch, ja, und dass du mich hier genommen hast. Sehr gerne. Grüß mal eben Max noch. Ich habe das nicht verstanden. Auf jeden Fall, schöne Grüße an euch beiden. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüss. Was hat Mandy im Hintergrund erzählt? 1:31 Uhr. Ich möchte euch unser Thema für morgen sagen und darauf hinweisen. Morgen heißt unser Thema Blut. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt. Also arbeitet ihr zum Beispiel mit Blut? Hattet ihr mal einen schweren Unfall, wo sehr viel Blut geflossen ist? Oder gab es einen Gewaltakt, ein Verbrechen, wo auch eben viel Blut im Spiel war? Habt ihr vielleicht eine Bluterkrankung? Oder ist Blut für euch irgendwie auch ein Fetisch? In welcher Form auch immer. Ein sexueller Fetisch. Also wenn ihr gerne mit mir über das Thema Blut sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet oder auch gerne während der Sendung. Thema Blut morgen, Thema offen heute. Und hier ist der Jörg. Der Jörg ist 50. Hallo Jörg. Hi Jürgen, grüß dich. Du klingst aber auch nicht gut. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Ich hab das Ding am Ohr. Okay. Weswegen rufst du an, Jörg? Ich fühle mich scheiße. Ich habe eine wunderbare Frau zu Hause, Freundin, und habe immer wieder den Drang zu anderen Frauen. Hm. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 4 Jahre. Und wie oft bist du ihr in diesen 4 Jahren schon fremdgegangen? 10, 15 Mal. Ach du lieber Gott. Weiß sie davon? Nein. Was sind das für Frauen, mit denen du fremdgehst? Teilweise Prostituierte und teilweise Frauen, die ich kennenlerne oder die ich schon lange kenne und die halt eben dann den Kontakt zu mir suchen, weil sie wissen, dass ich eben für sowas offen bin. Ja. Du triffst dich dann mit diesen Frauen nur für Sex? Ja. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Ja. Was erzählst du deiner Freundin, wenn du dich mit diesen Frauen dann triffst? Ja gut, ich bin ja auch so mit Freunden unterwegs oder halt eben, was ich dann sage, ja, ich gehe heute Abend raus oder sowas. Ich meine, sie geht ja auch raus mit ihren Freundinnen. Mhm. Welche Gefühle verbinden dich mit deiner Freundin? Ich liebe sie. Große Gefühle? Ja. Große absolut. Liebe? Ja, definitiv. Warum betrügst du? Warum niemals verlassen. Ja, aber du würdest sie niemals verlassen, aber du betrügst sie richtig übel. Warum? Ich kann es nicht erklären. Doch, erklär. Du bist 50 Jahre alt, Mensch. Erklär's. Ist es die Geilheit? Ist es der langweilige Sex mit deiner Freundin? Nein, überhaupt nicht. Nee, ich biete dir nur Sachen an. Was ist es? Ich weiß es nicht. Willst du Jagdtrophäen haben? Willst du erfolgreich sein bei Frauen? Ist es das? Ist das ein Thrill für dich? Mag sein, dass es vielleicht das ist, aber es ist für mich. Die Frauen machen es einem sehr einfach. Die Frauen sind nicht schuld. Du bist schuld. Die Frauen, wenn die nackt vor dir sitzen, du kannst immer noch Nein sagen. Das ist völlig wurscht. Mhm. Ist der Sex mit deiner Freundin doch vielleicht eher ein bisschen traditionell und langweilig? Nein. Fantasievoll und alles ist wunderbar. Sie ist eine klasse Frau. Also du begehrst sie nach wie vor sehr. Ja. Du schläfst gerne mit ihr. Ja. Wenn du mit ihr schläfst, denkst du an andere Frauen? Nein. Wenn du mit anderen Frauen Sex hast, ist das ein ähnlicher Sex wie mit deiner Freundin? Anders. Ja, ich meine, macht ihr ganz andere Sachen, irgendwelche Praktiken, die du mit deiner Freundin nicht machen kannst? Nein, auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Es ist einfach nur, ich habe irgendwann, das ist dann immer, 2 Ehen sind da schon kaputt dran gegangen. Das geht 1,5 Jahre gut und dann habe ich dieses Verlangen nach fremder Haut, nach andere Frau und aber nur sexuell. Ich kann es nicht erklären, warum. Und ich habe meine Traumfrau gefunden. Und ich komme aber aus dieser Nummer irgendwie, das kommt immer wieder zurück, dieses Verlangen. Was hast du denn schon dagegen getan? Was hast du dagegen getan? Nicht viel. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann. Naja, man kann das ja alles irgendwie so laufen lassen oder man kann ja auch wie gegen andere Dinge, die einen irgendwie beuteln, kann man ja versuchen, mit Disziplin dagegen anzugehen und sich zum Nein sagen zu zwingen. Ja, wenn das so einfach wäre, zum Nein sagen zu zwingen. Nee, einfach klar, ist das ich hab, nicht. Ich habe natürlich nicht jetzt jede Gelegenheit wahrgenommen, um fremd zu gehen. Ne? Klar, aber es ist schon schwer und es belastet mich einfach auch, ne? Weil das hat sie auch normalerweise gar nicht verdient irgendwie. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Bitte? Ich sag, mein Mitleid hält sich in Grenzen. Ja, kann ich verstehen, na klar. Mir tut das so leid für deine Frau, für deine Freundin. Wenn das eine tolle Frau ist und du sie sehr schätzt und ehrst und liebst, sie würde ja wahrscheinlich aus allen Wolken und vom Glauben abfallen, wenn sie das erfahren würde. Ich glaube, sie würde mich töten. Das wäre das Ende der Beziehung, ne? Mit Sicherheit, ja. Wenn sie so sich verhalten würde, wie würdest du das denn einschätzen? Das ist schwer zu sagen. Sie würde es nie tun. Ich meine, natürlich, mit Sicherheit würde ich ihr verzeihen. Mit Sicherheit wäre ich jetzt nicht derjenige. Ich sitze im Glashaus, ich kann keine Felsen schmeißen. Ne? Es wäre interessant gewesen, wenn du ihr das erste Mal, das zweite Mal gebeichtet hättest. Dann würdest du in einem ganz anderen Licht dastehen und würdest dich, glaube ich, auch viel mehr im Riemen reißen. So hast du, lässt es dir gut gehen. Du genießt die Liebe deiner Freundin, den geschützten Bereich eurer Beziehung und lässt es dir andererseits auch noch gut gehen bei anderen Frauen. Wenn du das aber gebeichtet hättest, hätte sie auch einen ganz anderen Blick auf dich und würde dich auch mehr beobachten. Ich vermute allerdings wirklich, wie du gerade sagtest, wenn du es ihr jetzt beichtest, ist die Sache vorbei. Ja klar, mit Sicherheit. So, somit hast du eigentlich nur eine einzige Wahl, nämlich es wirklich sofort zu unterlassen. Sofort. Es ist schon schlimm genug, wenn du es jetzt unterlässt, finde ich. Und wenn du dann darüber schweigst, was in der Vergangenheit passiert ist, das wiegt schon schwer. Aber okay. du könntest es ja vielleicht wieder gut machen. Aber du musst es unterlassen. Und wenn du wirklich, ich glaube dir das fast jetzt, wie du das schilderst, dass du das wirklich nicht so richtig weißt, was das ist, dann hol dir vielleicht in eine Beratungsstelle mal ein bisschen Hilfe. Okay. Wobei ich immer noch nicht so ganz sicher bin, ob du wirklich das wirklich auch mit auf die Zähne beißen schon versucht hast, da rauszukommen. Auf jeden Fall, mit Sicherheit. Das kann ich dir schwören, dass ich das schon versucht habe. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt nur weil ein Rock vorbeiläuft, direkt drauf anspringt. Ne? So ist es auch nicht. Ne? Das baut sich auch teilweise auf. Klar, weil wenn ich mal bei einer Prostituierten war, okay, das war dann irgendwo vielleicht mal eine Geilheit oder sowas alles. Aber wenn ich Frauen kennengelernt habe, also das ist nicht so, dass ich jetzt auf den erstbesten Rock drauf springe, nur für zu sagen, juhu, jetzt habe ich wieder oder sowas. Definitiv nein. Ja. Bist du eigentlich übrigens im Auto? Weil das brummt so komisch. Ja, das ist der Kühler, der hinter mir läuft. Ach so, du bist LKW-Fahrer. Ja, klar. Das heißt, du hast gar nicht so viele Möglichkeiten, zu einer Beratungsstelle zu gehen, weil du viel unterwegs bist? Oder könntest du das zeitlich irgendwie einbauen? Ich könnte das schon einbauen, na klar. Okay, gut. Dann ist der Weg gegangen werden, Jörg. Wir werden dir jetzt gleich, meine Psychologin, die Sabine, ein paar Beratungsstellen geben. Okay. Kannst du dir aufschreiben in deine Umgebung und dann geh es an. Mach es für deine Liebe. Damit du mit gutem Gewissen deiner Freundin in die Augen gucken kannst. Jetzt kannst du es eigentlich nicht. Schwer. Verstehe. Ja. Ich fühle mich auch nicht wie ein toller Typ oder sowas. Also absolut nicht. Definitiv nicht. Gut, deswegen muss was passieren. Gut. Ja, dann bitte auflegen und Sabine ruft dich gleich an. Super, alles klar, vielen Dank. Viel Glück und alles Gute. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Celia, 18, guten Morgen. Hallo Domian. Celia, um was geht's bei dir? Ich habe schon mal mit dir gesprochen. Ich habe gerade gedacht, bei dem Namen, dieser Name ist aber noch gar nicht so lange her, ne? Ja, circa 6 Wochen. Ja. Und du hast mir auch meinen 18. Geburtstag gratuliert. Ah, jetzt weiß ich. Du bist ganz schwer krank, ne? Ja. Genau. Und ich möchte mit dir über die aktive Sterbehilfe reden. Celia, vielleicht noch mal ein paar Worte zu deiner Erkrankung, weil vielleicht einige Zuschauer und Zuhörer sich nicht erinnern können an dich. Was genau hast du für eine Erkrankung? Erzähl es den Leuten mal. Ich leide an Mukoviszidose und Ja, das ist eine unheilbare Krankheit. Genau, eine unheilbare Lungenerkrankung. Ja. Und ich glaube, du wirst auch schon beatmet. Ja, nicht beatmet, sondern mit Sauerstoff versorgt. Ja, okay, entschuldige, das ist ja, war blöd ausgedrückt, aber du wirst mit Sauerstoff versorgt. Genau. Und deine Lebenserwartung, du hast die jetzt schon fast überschritten, oder? Wie war das? Ja, es sieht halt nicht so gut aus, aber ich glaube halt schon an Wunder und ja. Wie geht es dir denn im Moment? Wie ist der Zustand, der körperliche? Ja, also es geht eigentlich, also ich kann reden, ich kann essen, ich kann trinken und die Schmerzen kann ich auch gut aushalten. Was für Schmerzen sind das genau? Magst du die mal beschreiben? Ja, also ich kriege eigentlich seit Juli, bin ich auf Morphin, weil die Brust dann chronisch schmerzt und auch ja ständige Atemnot und auch Kopfschmerzen vom ganzen Sauerstoff. Ja. Und ja, ich kippe auch sehr oft um und ja, zum Beispiel auch so Treppen komme ich auch gar nicht mehr hinauf und so weiter. Und, ja. Und du bist dann wahrscheinlich auch sehr viel in der Wohnung und gehst gar nicht raus. Nee, also ich bin eigentlich schon ziemlich lange im Krankenhaus. Ach genau. So war es ja. Du hast ja, ach jetzt fällt es mir wirklich alles ein. Du hast ja aus dem Krankenhaus angerufen. Und ja, dein großer Wunsch war gewesen, dass du zum 18. Geburtstag für einen Tag nach Hause kommst. Ich habe das ja so. Und dieser Wunsch wurde dir auch erfüllt. Ja, genau. Und ich habe das ja hier in der Sendung auch gesagt, dass das geklappt hatte mit dem einen Tag. Mhm. So war es. Entschuldige, jetzt hatte ich gerade aber eine kleine Gedächtnislücke. Und jetzt bist du wieder im Krankenhaus. Ja, also ich war eigentlich dieses Jahr vielleicht insgesamt 2 Monate zu Hause und es ist jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Ist doch praktisch mein zweites Zuhause. Also, also ich wollte eigentlich über die aktive Sterbehilfe mit dir reden. Genau, sehr gerne. Wir haben jetzt nochmal ein bisschen und, deine Situation erklärt und wie ist deine Meinung, Celia? Ja, also ich finde es nicht richtig und nicht fair, einen Menschen so lange leiden zu lassen, obwohl eigentlich feststeht, dass er sterben wird. Und ja, bei Tieren ist es so, wenn ein Tier krank oder verletzt ist und keine Aussicht auf Rettung besteht, dann sagt man, ja, das Tier soll nicht länger leiden. Und wird eingeschläfert. Und beim Menschen, der unheilbar krank ist und auch unter starken Schmerzen leidet, darf von den Qualen so nicht erlöst werden. Also, das weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass Tiere da sehr viel humaner und würdevoller behandelt werden. Ja. Würdest du das denn für dich ab einem bestimmten Punkt in Anspruch nehmen wollen, die aktive Sterbehilfe? Ja, auf jeden Fall. Also, wann wäre denn, du bist ja jetzt schon sehr, sehr schwer krank, wann wäre denn der Punkt, wo du sagen würdest, jetzt will ich wirklich nicht mehr? Also angenommen, die Sterbehilfe wäre jetzt legal, würde ich auf keinen Fall in Anspruch nehmen, weil es geht mir jetzt noch nicht so schlecht, dass ich das so in Anspruch nehmen würde. Aber ich weiß, dass es schlimmer sein wird. Und erst wenn ich wirklich gar nichts mehr machen kann, dann schon. Aber ich werde wahrscheinlich ersticken und ich habe halt schon große Angst auch davor. Und ich meine, jeder Mensch muss mal gehen. Also Gott sei Dank. Aber manche zwar früher als andere, aber so ist das Leben nun mal. Und ich kann auch mit 18 Jahren voller Überzeugung eigentlich sagen, dass ich ein wunderschönes Leben hatte. Und Ich verstehe. Ja. Der Staat sieht irgendwie nur das Negative in der Sterbehilfe. Mhm. Und immer so die Niederlande ist immer so ein erschreckendes Beispiel für viele Menschen. Mhm. Oder auch zum Beispiel Belgien, wo das Parlament Anfang 2014 ein Gesetz verabschiedet hat, der aktive Sterbehilfe für Minderjährige legalisiert. Mhm. Ich das ist ja nicht... Bitte? Ich verstehe dich auch so, Celia, dass dich das vielleicht auch beruhigen würde, wenn du diese letzte Möglichkeit hättest, dass du vielleicht sogar jetzt noch entspannter leben könntest, weil du keine Angst haben müsstest vor dem Ersticken oder was auch immer sein wird in den letzten Tagen und Stunden. Ja, genau. Also die Ärzte wundern sich so immer, warum es so viele Organspender gibt. Ich meine, ich habe einen Organspendenausweis und wenn ich tot bin, dann kann ich auch jemanden irgendwie das Leben retten, wenn ich schon tot bin. Und das ist halt so eine Sache, die ich so überhaupt gar nicht verstehen kann. Ich meine, Hattest du denn, das Gesetz ist ja vor zwei Wochen, vorige Woche war es ja, entschieden, Freitag entschieden worden im Bundestag. Hattest du eine Hoffnung, dass es ein liberales Gesetz gibt? Oder warst du doch eher sehr skeptisch? Also ich muss ehrlich sagen, ich war schon sehr skeptisch, aber ich hatte schon, also ich habe nicht damit gedacht, dass es so verschärft wird noch. Mhm. Und ich möchte dir mal etwas sagen, Celia. Wenn du uns oft guckst, dann weißt du, dass ich sehr verbunden bin mit der Palliativmedizin. Mhm. Und mir sagen immer die Ärzte, mit denen ich spreche, dass ein todkranker Patient, egal welche Krankheit er hat, keine Angst haben muss vor dem Ersticken. Hast du denn mal überlegt, dass du einfach mal einen Palliativmediziner an dein Bett bittest, dass der dich berät, was man machen kann? Nee, eigentlich nicht. Also. Du liegst ja in einer großen Klinik? Nee, eigentlich nicht. Es ist relativ klein. Ich wohne auch so ein bisschen im Dorf und. Okay, aber. Ein kleines Krankenhaus. Aber auch in ein kleines Krankenhaus können Palliativmediziner von einer größeren Klinik einen Besuch machen. Und jeder Patient hat ein Recht, zum Beispiel diesbezüglich beraten zu werden. Jeder Patient, das müssen die Krankenkassen zahlen. Machen. Ja, eigentlich geht es ja nicht darum, dass ich jetzt Angst habe. Ich meine, es geht ja nicht nur um mich, sondern es gibt so viele, die halt krank sind und die halt von den Qualen erlöst werden. Ich meine, ich kann die Schmerzen gut aushalten und es geht mir jetzt wirklich nicht so schlecht, aber es hat mich halt schon so aufgeregt und ich finde halt teilweise die Gesetze in Deutschland echt ein Witz. Zum Beispiel so Abtreibungen wird von der Kasse bezahlt, aber ein humaner Tod bei unheilbar Kranken nicht. Also, weißt du, Celia, ich glaube, wenn manch ein Abgeordneter eine Tochter oder einen Sohn hätte in deinem Alter und der so betroffen ist wie du, dann hätten die Bundestagsabgeordneten auch anders entschieden. Ich glaube, dass sie sehr theoretisch entschieden haben. Ja, eben. Also, wer gesund ist, kann immer schlau daherreden. Mhm. Und ich wette auch, dass jeder Gegner würde sich für Sterbehilfe herbeisehen, wenn er selber in so einer Lage wäre. Mhm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Liebe Celia, ich finde ganz toll, dass du dich nochmal gemeldet hast und ich freue mich, dass ich dich hören kann und finde es sehr beeindruckend, wie dezidiert du das argumentierst und welche Meinung du hast. Ich glaube, dass alle gerade sehr, sehr aufmerksam zugehört haben, während du gesprochen hast. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und wünsche dir, dass es noch lange so geht, wie es jetzt. Du sagst, es ist noch einigermaßen erträglich, dass das dann doch noch eine ganze Weile so ist und dass du kein Leid, kein schweres Leid erfährst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Dankeschön. Alles Gute. Ich glaube, du hast ganz, ganz viele Fans jetzt hier gewonnen heute. Also ich schaue deine Sendung echt sehr oft und ich habe mich auch so gefragt, warum eigentlich, also abgesehen davon, weil du so nett bist, aber auch wenn ich so die Schicksale anderer Menschen höre, dann kommt mir eigentlich meine Krankheit echt lächerlich vor. Und Celia, die ist nicht lächerlich. Das ist auch schon eine heftige Erkrankung, die du hast. Aber es ehrt dich sehr, dass du das so siehst und so empfindest. Du bist eine ganz tolle junge Frau. Wirklich. Dankeschön. Alles Liebe und alles Gute. Danke. Tschüss, Celia. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 29. Guten Morgen, Thomas. Ja, hallo Domian. Hallo Thomas, weswegen rufst du an? Ja, ich habe das Problem, ich habe einen starken Waschzwang und der droht nicht nur mich, sondern halt auch meine Familie zu zerstören. Beschreibst du den Waschzwang netter, bitte mal? Ja, es ist eigentlich so, dass ich komme von der Arbeit und es ist halt wirklich überwiegend nach der Arbeit. Was arbeitest du? Ich bin Kaufmann im Einzelhandel. Okay, also machst dich gar nicht so sonderlich schmutzig. Nein, das noch nicht mal. Das ist auch wirklich eher psychisch. Also ich habe wirklich festgestellt, es ist schlimmer, wenn ich jetzt zum Beispiel einen stressigen Tag hatte. Ja, ja, verstehe. Und ja, es ist halt wirklich so, dass ich dann halt nach der Arbeit ja meistens 30 Minuten im Durchschnitt am Waschbecken stehe. Wäsch dir nur die Hände. Genau, also ich mache dieses Waschritual, dass ich sage, es muss immer nach einem bestimmten Schema ablaufen, weil sonst muss ich mir die Hände nochmal waschen und nochmal und nochmal. Wie läuft das Waschritual ab, das Schema? Ja, es ist eigentlich so, hat es wirklich mit normalen Händewaschen angefangen. Musste dann halt immer nur sicher gehen, dass es auch wirklich zu 100%ig so ist, dass ich sagen kann, okay, mit einem guten Gefühl kann ich jetzt vom Waschbecken weggehen. Irgendwann habe ich gesagt, gut, ich muss da was machen und habe dann halt versucht, quasi mich irgendwo selber auszutricksen, indem ich gesagt habe, komm, gehst jetzt hin und schäumst das Waschbecken ein und den Wasserhahn, dann brauchst du nicht mehr Angst haben, dass du da, wenn du die Hände raustust, dann irgendwo gegenkommst. Und ja, das hat die Sache im Grunde einfach nur noch verschlimmert, weil es ist dann einfach so gelaufen, dass ich nicht nur irgendwie jetzt überwiegend damit beschäftigt bin, dass eigentlich Waschbecken erstmal vor dem Hände sauber machen muss, sondern halt dementsprechend dann trotzdem danach noch ziemlich lange die Hände wasche. Und Es geht nie über, dann, dass du dich auch noch unter die Dusche stellen musst. Nein. Das jetzt nicht. Es ist immer Hände, Hände, Hände, Hände, Hände. Es sind immer die Hände und wenn ich unsicher bin, ob es wirklich gut war, dann muss ich nochmal Hände waschen. Und ja, es ist dann die eine Sache, dass ich halt selber natürlich dann, dass es für mich selber auf die Psyche geht, aber mittlerweile, ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder. Ja, ich unterbreche dich kurz, bevor du weitererzählst. Wenn du das denn einmal gemacht hast, nach der Arbeit, ist denn dann für den ganzen Abend auch gut? Nein, also ich habe bestimmte Sachen in der Wohnung, wo ich sage, wenn ich die anfassen würde, dann muss ich wieder die Hände waschen. Und wie viel Mal kommt das vor, dass du dir dann abends, während du deinen Feierabend hast und mit der Familie zusammen bist, nochmal so exzessiv die Hände wäscht? Das kann durchaus nochmal, also es kommt auf die einzelnen Räume an. Wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Wohnzimmer bin, dort ist es okay, aber wenn ich dann zum Beispiel an der Fernbedienung war, dann habe ich dann wieder ein schlechtes Gefühl und bevor ich dann in die Küche gehe zum Essen, muss ich mir dazwischen noch die Hände waschen. Also es ist nicht so, wie man sagen würde, ich gehe jetzt ganz locker mal zum Kühlschrank und hole mir was zu essen. Nein, ich muss danach erstmal noch gründlich die Hände waschen. So, jetzt wolltest du gerade erzählen, welche Auswirkungen das auf die Familie hat. Du hast Kinder. Ja, es hat natürlich auch Auswirkungen auf die Familie mittlerweile. Es ist halt so, dass ich zwei Kinder habe und die Kinder, denen kann man nicht mal beibringen, geh da nicht dran. Der Papa mag das nicht. Meine Freundin hat auch gesagt, also wenn ich die Kinder jetzt noch mehr mit reinziehe, dann ist sie irgendwann weg. Wie alt sind die Kinder? 2 und 6. Das sind eure gemeinsamen Kinder. Genau, richtig. Ja. Und die Große sagt natürlich auch, Papa will, dass ich ständig Hände wasche. Natürlich auch nicht schön für die Große mittlerweile. Und es ist einfach so, dass ich natürlich sage, bei Sachen, wo ich selber denke, okay, ich muss mir da die Hände waschen, dass ich dann sehe, wenn die Große zum Beispiel irgendwo was angefasst hat, dann sage ich natürlich auch, wasch dir die Hände, weil ich habe Angst, dass du hier noch mehr in der Wohnung jetzt anfasst. Wie erklärst du denn überhaupt deinem Kind, oder beiden, ja, dem älteren Kind in erster Linie, dass du dir so viel die Hände wäschst? Ja gut, das hat meine Freundin eigentlich für mich übernommen. Die hat wirklich unserer Großen ganz klar gesagt, Papa ist krank. Papa ist krank, okay. Damit, ich meine, im Hinblick darauf, dass die Kinder das nicht nachmachen. Also man hat erklärt, es ist krank und man sollte das selbst nicht machen. Genau. Wie viele Jahre plagt dich das jetzt schon? Es hat in der Schule angefangen, also ist jetzt mit 16 hat es angefangen, also über zehn Jahre jetzt. Wieso hat das damals angefangen? Hast du eine Idee? Ja, also gut, ich meine, die Meinungen gehen da auseinander. Meine Mutter meint, es hat mit der Trennung von meinen Eltern zu tun, weil ich dort dann auch ziemlich stark zugenommen habe eine Zeit lang. Aber ich sage, das ist völliger Quatsch. Für mich hat es damit angefangen in der Schule, dass ich mich mit meinem damaligen Freundeskreis in der Schule halt verkracht habe. Das waren halt noch drei andere Jungs. Und die haben, das war dann, irgendwann ging es ins richtig starke Mobbing über. Und dann haben die irgendwie von der Lehrerin, durften die aus halt im Klassenzimmer sitzen bleiben. Und ich habe dann, bin ich immer aus der Pause zurückgekommen und bevor ich mich an meinen Platz gesetzt habe, ich mir gedacht so, was haben die jetzt vielleicht, während ich weg war, hier an meinem Platz gemacht? Ach so. Das heißt, ich habe mich da hingesetzt, habe mich schon unwohl gefühlt und damit hat es eigentlich angefangen. Also ich bin wirklich nach Hause und habe mich erstmal geduscht und gewaschen, weil ich dachte, vielleicht haben die da irgendwas gemacht, was eklig ist und so weiter. Und okay, da bist du ja schon mal der Sache ziemlich nah auf der Spur. Vielleicht hat die Trennung auch das ist ein Teil auch dazu beigetragen, kann ja sein, weil du da sehr erschüttert warst. Ja. In diesen 10 Jahren oder ein bisschen länger, die das jetzt vorhält, hast du irgendwann mal therapeutisch schon etwas unternommen? Ja, ich habe versucht, das Ganze selber zu regeln, indem ich das Waschbecken ersetzt. Hat natürlich alles nicht funktioniert, alles schlimmer gemacht. Ich habe mich in Foren im Internet halt noch informiert, weil es gibt da doch einige Betroffene, mehr wie ich dachte. Ja, sehr viele. Und es ist... Okay, aber du warst noch nie bei einem Therapeuten. Ja, weil ich das Problem einfach habe. Ich habe einfach Angst, mich der Sache zu stellen, weil ich gelesen habe, ein Therapeut würde einem natürlich damit irgendwo begegnen, mit seinen Ängsten. Thomas, ich sag dir wirklich aus freien Stücken und ganz spontan, das musst du machen, du musst zu einem Therapeuten gehen. Ja. Es gibt so wirklich sehr gute Therapeuten, die sich mit dieser Thematik auch hervorragend auskennen, weil sie eben sehr verbreitet ist. Das ist ja kein Spezialproblem. Und vielleicht hast du die Chance, also ich bin ziemlich sicher sogar, wenn du an einen guten Therapeuten gerätst, dass du dieses Problem in den Griff bekommst. Das wäre ja für dich eine große Verbesserung deiner Lebensqualität. Ja, das ist toll, weil mag man sich gar nicht vorstellen, wie es ist, wirklich da bis zu einer Stunde am Waschbecken zu stehen, weil das geht irgendwann sogar auf den Rücken. Ne? Ja, na klar. So, jetzt wird dich meine Psychologin Sabine anrufen, dir mal erklären, wie das so abgeht in so einer Therapie, damit du da keine großen Sorgen haben musst und keine Angst davor haben brauchst. Ja? Ja, wunderbar. Gut, Thomas, dann leg bitte auf und die Sabine meldet sich gleich bei dir. Ja gut, danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Tim Donke. Morgen heißt unser Thema Blut. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, in deren Leben Blut eine besondere Rolle spielt oder spielte. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und ab 0 Uhr könnt ihr euch schon melden. Gute Nacht, bis morgen, tschüss.